نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم اما بعد، möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg des Islam befestigen. Wir treffen uns, barakallahu fikum, nochmal zum Seminar und wir wollen in diesem Seminar unsere Religion weiter lernen und wir wollen natürlich aus diesem Wissen, was wir mitnehmen können, wir wollen dieses Wissen auch praktizieren in unserem Leben. Und wenn man immer nach Wissen sucht und mehr Wissen bekommt, dann wird man auch den Islam besser praktizieren, dann wird man barmherziger und dann wird man auch toleranter. Wenn man natürlich Wissen bekommen kann, was mit Koran und Sunna zu vereinbaren ist und auch Koran und Sunna basiert ist. Wir machen weiter mit unseren Unterrichten heute, damit wir auch die Zeit nutzen, barakallahu fikum. Unsere Unterrichte sind wie folgt. Erstmal machen wir Fakr von Ar-Rawda al-Nadiyya, Sharh al-Durar al-Bahiyya. Das ist ein sehr schönes Buch von Muhammad Siddiq Hassan Khan al-Qanuji al-Bukhari. Er hat ein Buch von Al-Shawkani erklärt. Und wir erklären dieses Buch seit langer Zeit. Und heute, inshallah, wird vielleicht der letzte Unterricht sein für das zweite Buch, das Buch des Gebetes. Also wir haben erstmal Buch von At-Tahara genommen, dann Buch vom Gebet und dann zuletzt haben wir auch angefangen mit Salat al-Janaza, dann mit der Bestattung, Bestattungsregeln, mit Leichnam. Und heute machen wir zuletzt den Tag, heute reden wir über Bestattung an sich selbst. Erstens, zweitens haben wir Usul al-Faqr, das wird die Grundlagen von al-Faqr. Und wir reden heute über, voriges Mal haben wir über das Sunna gesprochen, einmal über Koran, einmal über Sunna. Und heute reden wir über Al-Ijma, das wird Konsens der Gelehrten. Dann haben wir Hadith, wir werden heute ein Hadith erklären. Und im Voraus sage ich, das Hadith ist, könnte natürlich ausgenutzt werden gegen uns, aber das Hadith, das dient, was wir erklären, als Erklärung für unsere Religion und überhaupt nicht jetzt ein Aufruf oder sozusagen eine Durchsetzung eines Hadithes, sondern eher ist es eine Erklärung und Kontexterklärung, damit die Muslime auch die Religion verstehen, damit auch keine Missverständnisse bekommen. Wir nehmen dann ein Hadith von den 40 Nawawi-Hadithen. Von dem Barakallahu fikum haben wir Koranunterricht, wir machen weiter mit Surat Al-Kahf. Und wir lesen ein paar Ayat von Surat Al-Kahf, dann erklären wir diese Ayat. Und zuletzt werden wir die Ta'ala Aqidah haben. Heute reden wir über Al-Qadr, die Vorherbestimmung Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist ein sehr kompliziertes Thema, wenn man auch Anfänger ist, sage ich. Oder wenn man keine Basis in der Religion hat. Aber das ist unser Seminar. Und Barakallahu fikum, ich kann nicht jedes Mal von Null anfangen. Das heißt, wir müssen weiter. Einfach weiter. Und Alhamdulillah Rabbil Alameen, wir haben in diesen Seminaren jetzt Bücher und Abhandlungen von verschiedenen Gelehrten schon hinter uns, dass wir haben das alles erklärt. Und ich bin mir sicher, derjenige Bruder oder die Schwestern, die mitgemacht haben, vielleicht auch über Internet, und die diese Schulmenade richtig gelernt haben, ich kann, wenn man das richtig gelernt hat und verstanden hat, da kann man wirklich von einem Talib Ilm sprechen. Das wird von jemandem, der nach Wissen sucht und der basiert im Wissen ist. Aber wenn man nicht gelernt hat, was wir gemacht haben, und da waren nur dabei, inshallah bekommt man Lohn dafür, dass man dabei war. Also der Lohn ist inshallah sicher. Ich sage inshallah, weil wir nicht wissen, ob Allah uns annimmt oder nicht. Der Lohn ist inshallah sicher, dass man in einer Moschee sitzt, dass man einen Unterricht mitmacht. Aber wie ist das weiter? Also hat man aus diesem Wissen etwas gemacht? Hat man dieses Wissen verstanden? Dann ist gut. Und dann hat man das sozusagen erreicht, was man eigentlich haben sollte. Aber wenn nicht, dann nicht. Und wie ich immer schon gesagt habe, sage ich nochmal, heute vielleicht gibt es die Möglichkeit, dass ich hier sitze, dass ich Unterricht machen kann. Aber mal ahnen, ob das später sein wird. Ich meine, das rückt immer bald, oder ich sehe das ja, dass wir diese Horrorversion rückt immer näher für uns Muslime, dass man den Koran verbietet und dass man Islam-Seminare verbietet. Aber das wird man nicht sofort mit dem Koran anfangen. Erstmal wird man vielleicht aus den Muslimen Gefahr sozusagen klar machen. Muslime sind gefährlich. Wenn du deine Religion lernst, dann bist du gefährlicher. Wenn du zu Islam-Seminar kommst, dann bist du am gefährlichsten. Und dann fängt man mit den Leuten und dann macht man die Ideologie. Und aus Leuten und Ideologie kommt man am Ende zum Islam an sich selbst. Und am Ende ist Islam Gefahr, gefährlich, am gefährlichsten. Und deshalb, wir wollen so eine Religion in diesem Land nicht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Das ist ein Prozess, man kennt sowas auch in der Geschichte. Aber wir müssen Geduld zeigen. Und wenn wir ein Islam-Seminar machen, das sage ich immer und ich werde das auch immer sagen, wir wollen unsere Religion lernen. Und egal, was mit uns auch passiert, egal zum Beispiel, was man mit uns als Einschüchterung für unsere Leute macht, da machen wir weiter. Wir bleiben treu zu unserer Religion. Dieser Racheakt oder dass man seine Ideologie oder dass man seine Religion ändert, nur weil die anderen mit ihm etwas Schlechtes getan haben, das ist nicht unser Islam. Unser Islam sagt uns was anderes. Unser Islam sagt uns, wir zeigen Geduld, egal was passiert. Und wenn man ins Paradies kommen möchte und wenn man sozusagen das verstanden hat, dass man die Religion richtig praktizieren muss und die richtige Praktizierung wird niemals, niemals sein, ohne dass man das richtige Wissen hat. Wenn man das verstanden hat, dann muss man auch die Verantwortung tragen. Und unsere Religion ist immer mit Prüfung verbunden. Dass man denkt, nein, es gibt keine Prüfung, da liegt man falsch in diesem Zusammenhang. Und die Prüfungen, die sind verschieden. Die sind erstmal in deinem Körper, gesundheitsmäßig, in deinem Umfeld, gesellschaftsmäßig, in deiner Familie, Frau, Kinder, Eltern, auf Arbeit, auf der Straße, überall. Wird so geprüft. Und da sollte man sehen, ob man diese Prüfung bestehen wird oder nicht. Und leider ist etwas zu bemerken in der letzten Zeit, dass manche, die für die Muslime wichtige Personen wären, diese Leute auch lassen nach. Mit der Zeit, sie lassen nach. Das bedeutet, und leider auch gibt es bestimmte, natürlich, wir haben das in der Religion gekannt und wir kennen das immer und wir werden das immer erleben. Es gibt zwei Leute, die Wissen haben. Aber eine Person wird in die Hölle kommen und eine Person wird ins Paradies kommen. Wie zum Beispiel auch die Richter, die sind drei. Der Prophet hat das gesagt, die Richter sind drei. Einer, der die Wahrheit kennt und gerichtet auch nach der Wahrheit, der kommt ins Paradies. Aber die anderen zwei, einer der kennt nicht die Wahrheit und der richtet. Und einer der kennt das, aber der richtet nicht mit der Wahrheit. Diese beiden gehen in die Hölle. Und die Gelehrten sind auch zwei. Es gibt Gelehrte, die Islam gelernt haben und die treu geblieben sind. Die Leute haben vielleicht nicht verstanden, was die Gelehrten gesagt haben. Und einige, die die Wahrheit kennen, aber sie rufen nicht zu dieser Wahrheit auf und die bleiben so. Und deshalb haben wir immer diese zwei Sachen. Aber was wir in Deutschland hier erleben, ist natürlich katastrophal. Wir sprechen von Gelehrten, von wissenden Leuten. Wenn diese Leute auch Fehler begehen, dann könnte man Entschuldigung für sie finden. Wir haben Wissen, aber wir haben einen Fehler begangen. Aber dass eine Person, die noch nicht den Koran richtig aussprechen kann, und ich rede jetzt nicht jetzt von jemandem, der konvertiert ist, seine Zunge ist nicht arabisch, aber einer, der arabisch ist, Araber ist zum Beispiel, und der kann den Koran nicht richtig aussprechen, und er weiß nicht den Unterschied zwischen Verb und Subjekt, und Objekt und Subjekt, der kennt den Unterschied im Arabischen nicht, diese Person fängt an, über die großen Gelehrten, der Muslime schlecht zu reden, und er will die großen Gelehrten, die eigentlich gut sind, schlecht darstellen, und die anderen, die falsche Wege genommen haben, als bestätigt oder als gute Leute darstellen. Das ist Katastrophe, und das haben wir leider hier in Deutschland. In Deutschland haben wir eine Situation, wenn man heutzutage zwei Vorträge macht, zwei CDs oder zwei DVDs, dann ist man am nächsten Tag der größte Da'i aller Zeiten, der große Scheich, und dann fängt er Fatwa zu geben, wie er will. Und nur wo ist die Kontrolle? Wer kontrolliert? Ja, und dann kommen wir zu diesen Sachen, wa la hawla wa la quwwata illa billah, diese Meinungen, die Gelehrten wären nur im Gefängnis. Deshalb, wenn du ins Gefängnis gehst, dann sei froh. Dann bist du Gelehrter. Möge Allah uns bewahren. Dieser Faqh heißt Faqh al-Sujun. Faqh al-Sujun heißt, das bedeutet, geht jemand ins Gefängnis und bestätigt, was diese Leute sagen, dann ist man der größte Gelehrte aller Zeiten. Es gibt Beispiele, da könnte man auch namentlich nennen, kein Problem. Aber wir brauchen jetzt keinen Namen zu erwähnen. Aber wenn du auch so viel Wissen hast und du sagst die Wahrheit nach deiner, sozusagen nach deinem Wissen, Stand oder nach den Beweisen, was du kennst, solange du nicht das bestätigt, was diese Leute sagen, dann bist du eine Person, die sozusagen schlecht ist oder du hast falsche Akide. Beispiel. Was sagst du zu den Führern und Präsidenten und Königen der muslimischen Länder? Wenn du sagst, ich weiß nicht. Deine Akide ist falsch. Ja, aber was soll man ihnen sagen? Wenn man sagt, ich weiß nicht, dann ist dein Aqida ist falsch. Dann bekommt man Angst sofort. Ich meine, jemand sagt dir sofort, dein Aqida, dein Glaube ist falsch. Dann denkt man, oh, ich komme in die Hölle. Sag mal, was soll ich sagen? Da kommt jemand vielleicht, fragt mich. Ich sage ihm, es gibt von ihnen Leute, die nicht Muslim sind, Leute, die Muslim sind, Leute, die machen Sünden und so weiter. Der sagt ihm ja, ich habe jemanden gefragt, der sagt, nein, das ist falsche Aqida. Was ist die richtige Aqida? Die richtige Aqida für diese Person wäre, die sind alle keine Muslime. Und wenn du nicht sagst, dass sie keine Muslime sind, dann bist du selber auch kein Muslim. Das bedeutet, ich sage euch im Voraus, 95% der Muslime in unseren Ländern, die sind alle keine Muslime geworden, laut dieser Aussage. Möge Allah uns bewahren. Das ist aufpassen, Barakallahu fikum. Wie könnte man solche Meinungen oder solche Vögel, wal'iyadu billah, die zwittern, so zu tweetschen, heißt das? switcher, the kananga, there. This is Italy. What's up with Italy? Ich habe vor ein paar Tagen jemanden gehört, eigentlich, ich meine, ich könnte nicht 5 Minuten hören, was er erzählt. Wie kann ich unterscheiden zwischen dem und zwischen Normen im Koran und der erzählt die ganzen Sachen. A'udhu billah, diese Leute sollte schweigen, wenn er Allah fürchtet, aber es gibt diese Furcht, nämlich nicht bei manchen Leuten. Sabarakallahu fikum, was wir hier versuchen ist, dass wir unsere Religion richtig lernen, mit Beweisen aus Koran und Sunna. Wenn wir Fehler gemacht hätten oder machen würden, dann bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala und ich sage, insha'Allah, wenn Allah will, dann bitten wir ihn, dass wir erstmal Ikhlas haben und dann bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns den richtigen Weg zeigt. Aber wir versuchen immer, laut Koran und Sunna zu sprechen, laut Beweise zu reden. Und diese Beweise nehmen wir von authentischen Quellen und von Leuten, die Wissen gehabt haben, von den großen Gelehrten des Islam, von den früheren und von den heutigen auch, die Allah subhanahu wa ta'ala fürchten. Und nicht, dass wir unser Gelüst folgen oder dass wir sozusagen beliebig das machen. Gefällt mir diese Person, nehme ich von ihm. Gefällt mir das nicht? Nein, nehme ich von ihm nicht. Oder nach meiner Meinung. Also bestätige ich jetzt, was jemand in seinem Kopf hat, dann bin ich gut. Bestätige ich das nicht, was er in seinem Kopf hat, dann bin ich sofort automatisch schlecht geworden. Ist das die Gerechtigkeit in unserer Religion? Sagen wir Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahrt. Diese Seminare, die wir durchführen oder diese Unterrichte, die sind dafür, damit der Muslim die Religion basiert auf Koran und Sunna, mit klaren Beweisen und mit Wissen praktiziert und lernt. Und das ist hier der Sinn der ganzen Sache. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Das ist immer als Einführung, damit man versteht, was wir hier vorsagen. Ich übrigens auch sage das immer, die Zahlen für mich sind nicht so wichtig. Der Prophet Muhammad s.a.w. selber sagte, es wird ein Prophet kommen und keiner hat ihm gefolgt. Und ein Prophet wird kommen und nur eine Person hat ihm gefolgt. Das wird ein Volk. Sag mal, dieses Volk sind 1000 Leute, angenommen. Und ein Prophet war bei ihnen. Von 1000 hat ihm nur eine Person gefolgt. Und es gab auch Propheten, keiner wollte ihnen folgen. Da hat keiner von ihnen angenommen. Deshalb die Zahlen von uns sind nicht wichtig. Wichtig ist die Qualität und nicht die Quantität. Wir barakallahu fikum auch versuchen wir von Werken dieses Seminars, sozusagen von Werken, die von Ahl-Sunna al-Jama'a bestätigt sind, damit man weiß auch, von wem man das bekommen hat. Und ich versuche natürlich das weiter zu erklären. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Du kannst das übrigens wegmachen. Ja, خير ان شاء الله. Wir fangen hier mit dem ersten Unterricht, und zwar دفن الميت. دفن bedeutet begraben, الميت verstorbene. Also Bestattung oder begraben für Verstorbene. ويجب دفن الميت. Es ist Pflicht, einen Verstorbenen zu begraben. Fi Hufra, in einem Loch, tamna'uhu min as-sida'a. Es ist Pflicht, verstorbene Person in einem Loch, Erdloch, zu begraben, damit die Leiche hier geschützt wird von Tieren. Es gibt keine unterschiedliche Ansichten zwischen den Gelehrten diesbezüglich. Also jeder Auch übrigens, wenn die Person kein Muslim ist, muss er begraben werden. Also gibt es Leute, die nicht Muslime sind, dann müssen sie auch begraben werden. Bei Ramza hier ist, als Abu Talib starb, dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam Ali radiallahu alaihi gesagt, du musst die Leiche deines, du musst die Leiche deines Vaters begraben. Das heißt, barakallahu fikum, es ist mit Sicherheit Pflicht. Und es gibt ein Hadith dafür auch, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, ihfiru wa a'miqu wa ahsin. Das bedeutet, grabt und macht das tief und macht das gut. Ein Grab für einen Verstorbenen. وَلَا فَأْسَ بِالْضُحْ وَالْمَحْتْ أَوْلَى. Es gibt zwei Möglichkeiten für uns. Entweder ein Erdmal, Loch oder Grab. Das ist nur ein Loch. Ein Loch in der Erde und da tut man den Verstorbenen drin. Oder ein Lahd. Lahd ist dieser Grab, was mit Nische ist. Und das ist, entweder ist das ein Loch so, genau so wie das zum Beispiel, das ist ein Loch. Das andere ist, da macht man Loch und hier unten, da macht man noch so eine Stufe in der Seite des Grabes. Stufe. An der Seite des Grabes. Das ist die Wand vom Grab. Dann hier unten ist Boden, okay? Und das ist das Loch nach oben. Jetzt das Loch ist nach oben so. Denkmal, es gibt auch noch hier. Dann kommt man hier und dann grabt man hier so eine Nische drin. So, dann ist das Grab hier so. Und das heißt Al-Lahd. Zur Zeit von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gab es die beiden Möglichkeiten. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, Al-Mahdu lana wa shaqqu li ghayri. Das bedeutet, für uns ist Grab mit Nische, für uns Muslime. Und für die anderen ist ein Erdloch genug. Beides ist okay für die Muslime. Das heißt, wir können das machen, wir können das machen, aber Al-Lahd ist Aula. An-Nawawi, in der Erklärung von Sahih Muslim, hat erklärt, dass die Gelehrten Übereinstimmung haben, dass man ein Nischengrab oder ein Erdlochgrab haben kann. Und natürlich besser für die Muslime ist, dass man so ein Nischengrab hat. Aber passt auf, das ist, wenn die Möglichkeit vorliegt. Es gibt zum Beispiel in manchen Gebieten, du kannst nicht Nischengrab machen. Das geht nicht. Weil die Erde, die kommt sofort runter. Dann könnte man das auch. ويدخل الميت من مؤخر القبر او مؤخر القبر. Das bedeutet, wenn man den Verstorbenen, die Leiche ist, wenn man die Leiche ins Grab bringt, das Grab, oder der? Das Grab. Wenn man die Leiche ins Grab bringt, dann kommt das von Füßen des Grabes. Was für Füße des Grabes? Du hast ein Grab. Das ist ein Grab. Und das ist der Kopf, die Person. Und das ist hier die Füße von der Person. Die Füße der Person heißt Fuß des Grabes. Und Kopf ist Kopf. Das bedeutet, wenn die Person ins Grab gebracht wird, dann bringt man die Person hier. So. Von hier. Nicht vom Kopf, sondern von Füßen. Kopf und so weiter. So ist die Sunnah von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Zayd radiallahu alaihi hat erzählt, dass man einen Verstorbenen von der Seite der Füße des Grabes ins Grab gebracht hat. يوضع على جنبه الأيمن مستقبلا. Das heißt, und der Verstorbene im Grab tut man, der Verstorbene tut man auf seiner rechten Seite in Richtung Al-Qibla, in Richtung Mekka. Das heißt, der Verstorbene sollte nicht so bleiben, so, normal, auf seinem Rücken, sondern auf seiner Seite, und das ist Richtung Mekka, dann so. Das heißt, angenommen ist das Grab hier, das Buch ist das Grab, okay? Wir wollen jemanden jetzt begraben. Dann machen wir die Person rein, hier rein, so. Und dann tun, der Kopf ist hier dann, und die Füße sind da. Und dann tun wir die Person nicht so, sondern wir machen die Person so und es wird hier. In Richtung Qibla wird die Person getan. ويستحب حذف التراب من كل من حضر ثلاثة حفيات. Es ist empfehlenswert, dass jeder, der dabei ist bei Begraben, dass er dreimal Handlingen Erde ins Grab wirft. Weil der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم das tat, صلى الله عليه وسلم. Hadith ist bei Maja und Abu Dawud. Der Prophet Muhammad hat ein Leichnamgebet verrichtet und dann hat er jemanden begraben und er hat dann dreimal Handmengen Boden genommen oder Erde genommen und er hat das ins Grab geworfen. Übrigens, wenn der Verstorbene ins Grab getan wird oder ins Grab gebracht wird, dann sagt derjenige, der unten ist, er sagt Bismillah wa ala millati Rasulillah, im Namen Allahs und nach der Religion vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und man kann die Verwandten, die engen Verwandten hier bringen und man kann auch barakallahu fikum, das sind die Leute, die im Grab sind, bei Frauen, ich weiß nicht, was mit deinem Telefon ist. Bei Frauen, Barakallahu fikum, hier ist der macht Geräusche, komische Geräusche, Telefon. Bei Frauen ist es nicht unbedingt bei einer Frau, dass die Familie oder der Mann oder der Bruder oder der Sohn die Frau ins Grab bringt. Das ist nicht unbedingt. Aber hauptsächlich sollte die Person, die die Frau ins Grab bringt, kein Geschlechtsverkehr in der Nacht gehabt haben. Das bedeutet jetzt zum Beispiel, eine Frau ist gestorben und wir wollen sie ins Grab bringen. Diejenige, die nach unten geht. Das ist nicht unbedingt ihr Ehemann oder ihr Bruder oder ihr Vater. Und hier ist die Sache so. Wer Geschlechtsverkehr in der Nacht gehabt hat oder davor gehabt hat, sollte nicht untergehen. Die gehen Leute, die das nicht gemacht haben. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er seine Tochter bestattet hat, der hat gefragt, wer hat gestern kein Geschlechtsverkehr gehabt? Dann sagte einer, ich. Er hat gesagt, du gehst. Von hier ist das bei Frauen so. Aber bei Männern ist es anders. Bei Männern, jeder Mann kann das machen, Allah Ta'ala. Und wenn die Person, wenn der Verstorbene im Grab getan wird, dann nimmt man dreimal Handmengen, Bismillah, und dann springt man das auf ins Grab und fertig. وَلَا يُرْفَعُ الْقَدْرُ زِيَادَةً عَلَى شِرْكٍ. Das bedeutet danach. Jetzt, wie ist die Sache? Eine Person ist gestorben, man hat die Person gewaschen, man hat die Person mit Leichentuch gewickelt, man hat Leichnamgebet verrichtet, dann hat man die Person getragen, da kam man an den Friedhof, dann hat man die Leiche gefädelt ins Grab von Füßen, seitens Füßen des Grabes, wenn man nie Schäden gemacht hat, dann macht man das zu, tut man die Person Bismillah, ala Millati Rasulullah erstmal in Richtung Qibla, nimmt man, dann macht man die Nische zu, nimmt man drei Handmengen Erde, danach ist natürlich automatisch, dass man das Grab zumacht, zuschließt. Wenn man das Grab zugeschlossen hat, dann darf das nicht höher als ein Handbreite sein. Das bedeutet nicht, nicht am Anfang direkt, weil sowieso am Anfang die Erde wird hoch sein. Aber später, wenn die Erde tief kommt, weil es regnet und so weiter, dann sollte das nicht höher als eine Handbreite sein. Der Beweis dafür ist klar, in Sahih Muslim, das ist auch bei Imam Ahmed und Ahl Sunan. Ali radiallahu alayhi sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat mich beauftragt, hat mich geschickt und beauftragt, dass ich jede Statur, das wird Götzen auch in diesem Zusammenhang, oder Statur von Menschen, von Tieren, zerstören und jedes Grab, was über die Erde ist, dass ich das glatt mache. Das bedeutet tief, aber nicht mehr als Handbreite. Und auch in Sahih Muslim, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat verboten, passt auf, verboten, auf ein Grab zu bauen. Also dieses Zementieren oder etwas zu bauen, 5 Etagen, 7 Etagen, was wir haben, das ist verboten in unserer Religion. Man kann einen Stein tun auf einem Grab. Ein Stein ist kein Problem. Ein Stein, großen Stein, der Kopf und großen Stein, die Füße. Kein Problem. Man kann vielleicht das Grab sozusagen ein bisschen den Boden drücken, ist kein Problem. Umstritten zwischen den Gelehrten ist bezüglich, ob man Grünes oder etwas neben dem Grab pflanzt. Manche sagen, das geht, andere sagen, das geht nicht. Umstritten ist, ob man auf Grab Namen schreibt oder nicht. Von der Sunna ist es nicht, dass man Namen schreibt. Dieser Grabschein, was man sagt, Grabschein. Das ist nicht von der Sünde von unserem Propheten. Das wird, sowas kennen wir nicht. Aber es gibt eine Überlieferung, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam einen Stein getan hat und er hat gesagt, das ist ein Zeichen für ihr Grab meines Bruders. Und einmal war das mit einer Pflanze. Von hier gibt es unterschiedliche Ansichten zwischen den Gelehrten. Manche sagen, es ist kein Problem. Andere sagen, nein. Solange, dass wir den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam waren, und das spezifisch, weil wir das nicht kennen. Es gab viele Sahaba, die zur Zeit vom Propheten starben, und keiner hat auf ihre Gräber das gemacht. Nur das war bei einem Sahaba, was der Prophet gemacht hat. Und selbst sagen die Gelehrten, das ist spezifisch. Aber was wir heute zutage sehen, wenn jemand stirbt, dann kommt man mit Marmor. Und wir haben das gesehen in einem Friedhof, auf einem Friedhof, ja, nach Brief, möge Allah bewahren. Da hat man so aus dem Grab 2 Hände getan, so. Und die machen Dua und dazwischen Koran und ein Grab. Und Allah, ich habe das mit meinem Auge, wir haben die Bilder da. Aus dem anderen Grab, man hat einen Grabschein gemacht. Und die Person, die Frau, die gestorben war, man hat sie aus Kupfer, war das ja, Uli? Kupfer. Alles war ja Kupfer. Kupfer, ihr Gesicht aus Kupfer. Hat man das so gemacht und das steht auf Grab. 3D. Ha? 3D, oder? Ja, 3D, muss ja nach. Und noch, das war hier Löwen. So, Löwen. Ja, ja, mit der Hand Koran und Hand Dua. Auch, dass man auf Gräber baut. Ich weiß jetzt, wenn ich das sehr sage, dann wird man in Richtung Medina blicken. Sag ja, aber im Grab vom Propheten. Das ist falsch. Das ist nicht für unsere Religion. Mit Sicherheit. Man sagt ja, ihr macht Fitna. Wir machen kein Fitna, das ist die Wahrheit. Der Prophet hat verboten, dass man sein Grab hoch macht. Und der Prophet selber hat verboten, dass man das macht. Aber passt auf, der Prophet wurde nicht in der Moschee begraben. Der Prophet Muhammad wurde im Raum von Aisha begraben. Und deshalb war der Prophet im Raum von Aisha starb. Dann sollte er auch dort bestattet werden. Das heißt, man hat das nicht extra gemacht. Aber mit diesem Kuppel und Minarett, das ist natürlich nicht in Ordnung. Aber viele Gelehrten haben gesagt, damit man keine große Fitna, kein großes Problem verursacht zwischen Muslimen, lassen wir die Sache so erstmal. Nicht, dass jemand das wegmacht, dann kommt zu einem großen Problem und dann kommen die anderen, die machen das größer und da wird immer damit gespielt. Deshalb lieber so, als größeres Problem zu verursachen. Aber Allahumma diese Sache, dass man die Gräber, auf die Gräber baut und die Gräber sozusagen wie ein Kunstwerk macht, das ist nicht von unserer Liebe. Es gibt manche Gräber, die so gemacht werden, Gold und Silber, das ist eine gute Arbeit übrigens, eine richtige Arbeit. Das bringt mehr als Professortätigkeit. Das ist Barakalofikum, das Grab wird mit Erde zugeschlossen und dann wird das so ungefähr auf der Erde getan. Man kann einen Stein hier machen und das ist alles. Durch, da kann man auch Erde manchmal nachschieben, weil wenn das nach unten geht, dann kein Problem. Vor uns natürlich gibt es ein Problem in diesem Land und zwar, wie ist das mit dem Sarg? Dass wir Sarg benutzen für Bestattung. Eigentlich war Barakallahu mit Sarg benutzen für die Bestattung. Es ist nicht von der Sunna. Aber auch, man kann nicht sagen, dass dies verboten wäre. Weil man könnte sagen, das ist nicht von unserer Religion, aber verboten. Das ist ein bisschen. Natürlich, sage ich, übertrieben. Deshalb, man kann ruhig hier auch einen Sarg. Aber Holz und Normalholz, nicht, dass man jetzt Profil holt und ich weiß nicht was von einem Sarg. Es gibt Särge, die sind 4.000, 5.000 Euro. Nee, sowas nicht. Ganz normal. Wenn man gezwungen ist, wenn nicht, dann normal begraben. Das ist alles, was wir mit dem Gräber haben. Und man darf sowieso die Gräber besuchen. Man kann die Gräber besuchen. Man darf die Gräber besuchen. Weil der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, كنت نهيتكم عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذكر الآخرة. Das Hadith ist bei Tirmidhi und das ist natürlich in Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Ursprünglich. Also, ich wurde, der Prophet sagte, ich wurde verboten, oder mir wurde verboten, die Gräber zu besuchen. Aber Allah hat mir Erlaubnis erteilt, dass ich das Grab von meiner Mutter besuche. Besucht die Gräber. Besucht die Gräber, nämlich Besuch von Gräber erinnert an Al-Akhira, an Jenseits. Und das ist wichtig in diesem Zusammenhang zu verstehen. Wenn man die Gräber besucht, dann besucht man die Gräber nicht jetzt, um Segen zu bekommen, oder um dort zu schlachten oder Bittgebet zu machen. Sondern man besucht die Gräber, um an Al-Akhira zu denken, um antwort zu sich antwort zu erinnern und dass man sozusagen Einsicht bekommt. Nicht was anderes in diesem Zusammenhang. Umstritten inzwischen den Gelehrten, ob die Frauen auch Gräber besuchen dürfen. Aber eigentlich auch die Frauen dürfen Gräber besuchen. Aisha Allah hat das klar erklärt. Der Hadith ist bei Al-Asam und bei Al-Hakim. Aisha Allah sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erlaubte uns, die Gräber zu besuchen. Das bedeutet, da könnte man so verstehen. Ursprünglich ist Besuch von den Gräbern nicht gestattet für die Frauen, weil der Prophet das erlaubt hat. Und das stimmt zum Teil. Warum? Weil die Frau Besuch eines Grabes oder Gräber oder Friedhöfe, das soll für sie nicht regeln werden. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, das Hadith, das ist bei Imam Ahmed, Ibn Majah, Al-Tirmidhi und Ibn Hibban. Das Hadith ist bei Imam Ahmed ibn Majah, Al-Tirmidhi ibn Hibban, Abu Hurairah alayhi erzählte, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: La'an Allahu zawarat al-Qubur. Dass Allah subhanahu wa ta'ala verdammt die Frauen, die ständig die Gräber besuchen. Oder regelmäßig die Gräber besuchen. Es gibt eine andere Überlieferung, La'an Allah Za'irat al-Qubur. Za'irat. Das heißt, Allah verdammt die Frauen, die Gräber besuchen. Das ist der Unterschied, ist klar hier. Einmal heißt das, Frauen, die Gräber besuchen, und einmal Frauen, die ständig und regelmäßig Gräber besuchen. Eigentlich, die Überlieferung mit ständig und regelmäßig, das ist die authentische. Die andere ist schwach. Und deshalb eine Frau, wenn sie Gräber besucht, dann soll sie das nicht regelmäßig machen. Das ist nicht wie manche Frauen, jeden Donnerstag oder jeden Samstag müssen sie zu Gräbern. Das darf sie nicht. Auch wenn sie einmal im Monat, zwei, dreimal im Jahr das macht. Und warum? Nochmal. An Tod zu denken, an Jenseits zu denken und an sich selbst zu denken, Einsicht zu bekommen, okay. Und noch als Beweis, das Hadith, der Prophet hat nicht gesagt, Männer besucht Gräber und Frauen nicht. Er hat gesagt, ich habe euch damals verboten, die Gräber zu besuchen, besucht die Gräber. Hat er hier gesagt, nur für Männer? Da sagt man, die Form ist allgemein. Das kann für Männer und Frauen sein. Und wenn man sagt, die Frauen dürfen die Gräber nicht besuchen, dann muss man ein spezifisches Hadith bringen. Da bringt man, La'an Allahu Za'irat al-Qubur, Allah verdammt die Frauen, die Gräber besuchen, aber diese Überlieferung ist schwach. Und noch dazu, was klar ist, in Zeit Muslim, Aisha sagte dem Propheten, passt auf, Aisha sagte dem Propheten, wenn ich die Gräber besuche, was soll ich sagen? Wenn ich die Gräber besuche, was soll ich sagen? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, sagen, Assalamu alaikum ahl al-diyar min al-mu'minin. Das Hadith. Das wird sagen, Friede sei mit euch, Leute des Platzes von den Gläubigen, Muslimen und von Muslimen und so weiter, das wird gebeten. Ja, wäre eigentlich Gräber besucht für die Frauen verwehrt, hätte der Prophet ihr sowas nicht beibringen dürfen. Weil der sollte ihr sagen eigentlich, du darfst aber Gräber nicht besuchen. Wenn man sagt, das ist aufgehoben, das heißt, wenn man sagt, es gibt hier eine Annullation oder Abrogation, dieses schweres Wort, dann muss man uns den Beleg oder den Beweis dafür geben, dass das nicht so ist. Und auch, barakallahu fikum, Fatima, die hat Grab von Hamza besucht. Aber diese Überlieferung könnte schwach sein. Aber eines Tages, sie ist hinter dem Propheten zum Grab gegangen. So, barakallahu fikum, es gibt noch einen Beweis dafür, der Prophet Muhammad s.a.w. kam an eine Frau vorbei. Sie saß neben einem Grab und sie hat geweint. Wäre Besuch vom Gräber verboten für Frauen, müsste eigentlich der Prophet ihr sagen, du darfst hier nicht bleiben. Du darfst Gräber nicht besuchen. Der Prophet sagte ihr aber, sei Geduld und rechne mit dem Lohn bei Allah subhanahu wa ta'ala für deine Geduld. So hat er gesagt. Deshalb barakallahu fikum, Allah ta'ala alayhi. Man darf die Gräber besuchen, ob Männer oder Frauen. Bei Frauen dürften sie das nicht als regelmäßig und ständig und viel machen. Und der Sinn von Gräberbesuch ist das, was wir gesagt haben. Das bedeutet aber, die Frau darf nicht zum Beispiel, oder der Mann auch, der darf nicht zum Beispiel sich schlagen bei Grabbesuch oder dort schlachten oder dort Mitgebet machen oder Koran lesen. Das alles ist verwerft. Das ist nicht von unserer Sinn. ويقف الزائر مستقبلا للقبلة. Das heißt, wenn jemand ein Grab besucht, dann sollte man besser ist, dass man die Qibla Richtung nimmt. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ein Grab besucht hat und er hat die Richtung von Qibla genommen. Und er sagt, Assalamu alaikum ahla ziyar. Hau ahla dari qawmin mu'minin. Wa inna insha'allahu bikum lahiqun. نسأل الله لنا ولكم العافية. Das bedeutet, Friede sei mit euch, Leute des Platzes von den Gläubigen. Wir werden inshallah euch. Und inshallah werden wir euch folgen. Wir fragen oder wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala für uns und für euch. Al-Afiyah, das bedeutet das Gute, könnte man sagen. Assalam. Das bedeutet, dass wir keine Strafe von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen. Es gibt noch ein Mitgebet. Das bedeutet, ihr seid die Frieren und wir werden auch euch folgen. Wir werden aufstellen. وَيُحَرَّمُ أو يحرم اتخاذ القبور مساجد. Es ist verboten, die Gräber als Gebetsplätze zu nehmen. Was bedeutet Gebetsplatz hier? Nicht nur eine Moschee wie hier zu nehmen, nein. Das bedeutet, du darfst bei Gräbern auch nicht beten. Nicht beten. Weil Al-Masajid bedeutet Platz von Niederwerfung. Also die Gräber, die dürfen nicht, oder Friedhöfe, die dürfen nicht Plätze für Niederwerfung sein. Man darf dort nicht beten. Und deshalb war Allah fikum, der Prophet sagte, لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها ولا عليها. Ihr dürft nicht auf den Gräbern sitzen, ihr dürft nicht in Richtung Gräbern beten, und ihr dürft auch auf Gräber nicht beten. Das heißt, auf Friedhof darfst du nicht beten und du darfst es nicht als Gebetsrichtung nehmen. Und das ist natürlich bekannt für uns alle, dass viele Leute, ولا حول ولا قوة إلا بالله, möge Allah bewahren, dass sie die Gräber beabsichtigen, darf sie dort Bildgebet machen, darf sie dort schlachten, darf sie dort Koran lesen oder darf sie dort auch beten. Wenn man ihnen sagt, warum, die sagen ja, weil der Verstorbene gesegnet war. Und wenn wir hier Bildgebet machen, dann ist das gut. Möge Allah bewahren, das ist alles Neuerung in der Religion und sowas kennen wir nicht. Möge Allah subhanahu uns bewahren. Auch, dass man die Gräber beschmückt und schön macht, ist es auch verboten. Was heutzutage passiert, ja, man sieht heutzutage manche Gräber, goldenen Zaun, ein großer Raum, Marmor, draußen alles Gold, Minarett, Gold und Silber, und Edelsteine. Warum das Ganze? Man darf die Moscheen, man darf die nicht beschmücken. Der Prophet Abu Darda sagte, wenn ihr anfängt, die Moscheen zu beschmücken, dann erwartet die Strafe Allah subhanahu wa ta'ala. Er wird euch vernichten. Und einige Gelehrten sagen, das ist eine Überlieferung, die sozusagen zum Propheten aufgehoben wird. Und sie sagen, das ist ein Hadith eigentlich, weil Abu Darda von Hizr sowas nicht sagen konnte. Und übrigens, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sagte, ma umirtu mit tashyid al-masajid. Das bedeutet, ich bin nicht befohlen worden, dass man die Moscheen beschmückt, so bunt macht, ja, buntmäßig. Museum. Manche Moscheen sind Museen geworden, Museum. Sag mal, oh, wir waren in einer Moschee, aber wie schön war die Moschee. Und diese Kalligrafien und diese Bilder in der Moschee, Atatürk auf der Seite und auf der anderen Seite, und diese Bilder und so weiter, wird er uns bewahren. Ja? Das haben wir schön, schön, aber hier. Ich meine, unsere Moschee ist behandelt, die Rohre. Wir kümmern uns nicht. Wir werden uns bewahren. Barakallahu fikum, die Moschee von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als es regnete, Wasser tropfte durch die Decke. Das heißt nicht jetzt, dass man alles auch vernachlässigt. Nein. Macht man etwas Gutes, wie Omar sagte. Der hat gesagt, er tut denn das. Mach ihnen eine Moschee, damit sie drin beten können. Aber du darfst nicht viel machen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. ويحرم تسريج القبور. Man darf nicht Lichter leuchten an die Gräber bringen. Man darf nicht auf Grab bauen. Man darf nicht Grab zementieren und so weiter. Man darf nicht die Gräber beschmücken. Man darf nicht Lichter an die Gräber bringen. Eine Kerze nehmen und zum Grab zu gehen. Ich denke, wir haben das bei manchen Moslems heute gesehen, oder nicht? Vielleicht irre ich mich, oder nicht? Ja, die waren auch nicht die Gräber von Moslems übrigens. Was erlaubt zu machen? Ja, Integration. Und bei At-Tirmidhi, er sagte, وأن يكتب عليه وأن يرقى. Das ist, es ist verboten auch, dass man auf ein Grab schreibt und dass man ein Grab betritt. Und wenn diese Überlieferung klar authentisch ist, dann heißt das Barakallahu fikum, man darf auch nicht mehr schreiben auf die Gräber. Übrigens, wenn man die Gräber besucht, da geht man nicht, um nur Verwandte zu besuchen oder so, da geht man mit einer anderen Wir haben gesagt, man darf auch nicht auf Gräber sitzen, ist klar. Es ist auch verboten, dass man die Verstorbenen beschimpft. Der Prophet sagte, beschimpft nicht die Verstorbenen. Sie sind zurückgekehrt zu dem, was sie getan haben. Das Allah wird mit ihnen abrechnen. Deshalb, barakallahu fikum, man sollte erstmal seine Fehler beseitigen, bevor man die anderen beschimpft oder die Fehler von den anderen sucht. Und ta'ziyatu mashru'a, man kann Beileid sprechen, wenn jemand gestorben ist. Und man bekommt dafür auch Lohn, barakallahu fikum. Das ist, wenn jemand, barakallahu fikum, stirbt und du sagst ihm, möge Allah subhanahu wa ta'ala dir Kraft geben, möge Allah subhanahu wa ta'ala dir helfen und so weiter, zeig Geduld und so, das ist kein Problem. Es ist auch von der Sunna, dass man den Verwandten von dem Verstorbenen Essen schenkt. Dass er zum Beispiel dein Nachbar stirbt und die Familie, die brauchen Essen, du kannst ihnen Essen geben. Weil der Prophet sagte, اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. Das wird macht für die Familie von Ja'far Essen. Sie haben etwas, was sie beschäftigt. Das war natürlich, dass Ja'far gefallen war. Vor Allah subhanahu wa ta'ala. Aber passt auf, das heißt nicht, dass die Familie selber Essen macht und die Leute einlädt. So nicht. So sollte man nicht sein. Denkt, Bari barakallahu fikum, Jarir al-Wajli radwallahu alayhi sagte, wir haben das so angesehen, wenn wir uns versammeln für das Essen, wenn jemand verstarb, dass dies zu An-Nayaha gehört. An-Nayaha ist eigentlich, wenn die Frau anfängt zu heulen, laut zu schreien, wenn jemand bei ihr stirbt. Und Essen zu kochen und die Leute einzuladen, nach dem Versterben von jemandem, das gehört dazu. So soll man das nicht. Der Nachbar stirbt. Du machst Essen für die Familie, du gibst ihnen. Das ist okay. Nachbar stirbt. Dann macht die Familie Essen und die lädt sich ein. Das ist nicht okay. Ja? Sag mal, was ist der Unterschied? Der Unterschied ist groß. Die Familie hat das. Die haben Probleme, die haben jemanden, der gestorben ist, die sind traurig. Die haben nicht jetzt Zeit, dass sie kochen und dass sie Essen holen und so weiter. Deshalb unterstützt du die Familie eigentlich, wenn du das machst, aber nicht umgekehrt. Das heißt, barakallahu fikum, jetzt wenn ich das erzähle, ich weiß, dass ich bestimmte Sachen erzählt habe, die sind vielleicht für die meisten Muslime heute zutage, aber was sagt diese Person da? Kein Fatiha für Verstorbenen lesen, kein Koran lesen, kein Essen, kein Zelt und kein Marlboro und Rauchen und Kaffee. Oh, ich bin total nicht integriert. Weil diese Sachen, die kamen durch die Geschichte und leider kamen manche, die haben gesagt, wenn wir jetzt reden, dann machen wir ein Problem. Schweigen, schweigen, schweigen, schweigen und schaut mal jetzt die Lage. Heute ist es Prahlerei geworden. Die Prahler. Als unser Vater verstarb, haben wir drei Straßen zugemacht. Warum? Da haben Zelte da. Prahlen sie da. Obwohl das Ganze wieder ist. Aber was können wir machen? Wir können nicht das von heute auf morgen ändern. Zweitens, bauen auf die Gräber. manche machen eine Etage, so, eine Etage, zweite Etage, dritte Etage, dann zwei nach oben. Und neulich, in manchen Ländern, zwei, eine Etage, zweite Etage, dritte Etage, zwei nach oben und doch so ein Zaun. Also, ein Zaun noch oben. Wir werden was anderes machen. Sabarakallahu fikum, sage ich, wir müssen aufpassen und langsam mit den Leuten, langsam. Es gibt in einer Stadt, in einem Land, Brüder, die haben sozusagen Sunna gelernt. Was haben sie gemacht? Sie haben sich versammelt und sie sind zum Friedhof gegangen. Was haben sie dort getan? Sie haben alle Gräber ruiniert, weil die Gräber man hat gebaut. Ja, dann abends waren sie alle im Gefängnis. Und da hat man das von der Presse damals, man hat das sozusagen ausgenutzt, um das Bild von den Muslimen schlecht darzustellen. Schaut mal diese Leute. Natürlich ist falsch, was diese Brüder gemacht haben. Wenn man mich aufpasst, dann sage ich 100% ist falsch. Weil wir kein Selbstjustiz haben. Und wir dürfen nicht sozusagen etwas vornehmen in diesem Zusammenhang. Sondern unsere Aufgabe ist, den Leuten zu erklären, das ist falsch, langsam. Erstmal müssen wir den Leuten beibringen, dass sie nach Beweisen ihre Religion lernen. Dass sie nach Beweisen ihre Religion praktizieren. Wenn wir das geschafft haben, dann wollen wir Beweise. Aber denke nicht, dass du der Einzige bist, der sagt Beweis. Es gibt 500, heutzutage, es gibt 500 Sender, oder exakt 480 Fernsehsender, diese Fernsehkanäle, die reden über Islam. Dann denken wir da, wie viele Meinungen eine Person an einem Tag hören kann. 480. Wenn jeder Sender eine halbe Stunde über Islam macht, dass die Person kann 480 Meinungen hören. Und wenn die Person noch nicht Koran und Sunna gelernt hat und das Wissen gelernt hat, wie kann er das unterscheiden zwischen falsch und richtig? Sabarakallahu fikum, langsam mit den Leuten. Und dieses Thema ist sehr sensibel bei manchen Leuten, weil das mit dem Tod zu tun hat. Das hat jetzt nicht mit dem Leben an sich selbst, sondern das hat mit Verstorbenen und ihr sagt, die Ehre der Verstorbenen und wir müssen was für den Verstorbenen machen. Subhanallah, bei manchen, der Vater ist am Leben, die haben keinen Respekt zu ihm, die behandeln ihn schlecht. Wenn er stirbt, dann sagen sie Ehre für unseren Vater. Aber Ehre ist, dass du das nach der Sünde machst, weil die machen alles nach der Bedarf und es gibt manche Leute, die verdienen. Es gibt manche in bestimmten Ländern, du gehst rein zum Friedhof, dann siehst du ein paar Leute, jeder hat seinen Bart bis sein Bauch und der wartet. Sagt ihr, Koran, wenn du dort bist, dann verstehst du das nicht, was macht der Koran? Der meint, der liest Koran. Dann sagst du, okay. Der sagt, willst du den ganzen Koran, willst du Hälfte, wie viel Kapitel? Sagst du, angenommen, den ganzen Koran kostet $100. Halben Koran 50. Sonderrabatt manchmal $40. Und so, wenn du ihm viel gibst, dann macht er, ja Rabbi, ja Rabbi, ja Rabbi, und der macht für dich mit Gebet. So, und seine Hände nach oben. Wenn du weniger gibst, dann macht er die Hände ein bisschen tiefer. Ja Rabbi, und nicht laut. Wenn du ihm wenig gibst, sehr wenig, dann macht er, Allahumma, Allahumma. Das bedeutet jetzt, Barakallahu fikum, Gegner des Islam, sogenannte Qareb heißen die Koranleser, Wirtschaftsinteressen, Ehre Verstorbenen, Bid'a Unwissenheit. Kannst du das Ganze jetzt von heute auf morgen ändern? Natürlich nicht. Deshalb ist das ein Prozess und wir brauchen Zeit. Unsere Aufgabe ist, den Leuten zu erklären, das ist richtig, das ist falsch. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم بارك الله فيكم هم بي اوف ذا دريت بوخ فون الروضه النديه تو اند جيفيرد وذا سنت مال ان شاء الله kommen wir reden wir gerade mit dem vierten Buch, das heißt Az-Zakah. Also das Gebet haben wir zu Ende, das Fahrrad haben wir zu Ende, Al-Janais haben wir zu Ende und ich denke, wir haben alle Sachen, die mit dem, fast alle, ich würde sagen, fast alle wichtigen Gebete erklärt und fast alles, was mit dem Gebet zu tun hat, zu Ende. Wir haben mittlerweile wie viel? 455 Seiten von dem Buch genommen. Andere, ich hätte zwei Fragen schon. Die erste Frage, der Verstorbene, der in das Grab gelegt wird, sein Kopf zeigt sich noch immer oder sein Gesicht? Der Verstorbene im Grab, sein Kopf zeigt in Richtung Qibla. Du tust ihn auf deiner rechten Seite. So, nicht so, Qibla ist dort, okay? Also wenn ich sterbe, dann tust du mich so. So, das ist das Gesicht Richtung Qibla. Mein Gesicht ist im Qibla, meine Füße sind da und mein Kopf ist da und ich zeige in dieser Richtung. Es ist Sunna. Wenn du auch anders machst, kein Problem. Wenn du auch nicht so machst, ist kein Problem. Das ist Sunna. Also das ist eine empfehlenswerte Handlung. Die zweite Frage habe ich richtig verstanden. Wenn man die Gräber besucht, ist es empfehlenswert, dass man, wenn man zu den Gräbern geht, versucht, in Qibla-Richtung hinzulaufen. Nee, nicht hinzulaufen. Wenn du stehst dort und du sagst zum Beispiel, du willst dieses Bittgebet sagen oder Wiedererwähnung, Assalamu alaikum alaikum, dann suchst du die Qibla. Und wenn du beim Grab bist, dann such auch mal die Richtung Qibla. Angenommen, das ist das Grab. Und die Qibla ist hier, dann versuch mal beim Grab so zu stehen. Also das Grab ist vor dir und du bist so. Aber ich stehe ja nicht mit der Absicht für ein bestimmtes Grab. Ja, allgemein, aber du wirst doch vor einem Grab stehen. Oder vor mehreren. Ja, vor mehreren. Na. Zweite Frage. Einmal, ist das Dafn für Muslime und für Nicht-Muslime Pflicht? Ja, ist Pflicht. Auch für Nicht-Muslime Bestattung oder Begräbnis zu haben, natürlich. Auch Nicht-Muslime müssen bestattet werden nach unserer Religion. Das wird, wenn wir angenommen jetzt, wir sind Muslime hier, und angenommen morgen sehen wir eine Person auf der Straße, der ist gestorben, und keiner will ihn begraben, dann sind wir auch verpflichtet, ihn zu begraben. Weil wenn du das nicht machst, dann ist es auch verbunden mit anderen Sachen, das ist eine große Weisheit. Ich meine, willst du, dass du auf der Straße gehst und du siehst zum Beispiel Tiere, dass sie einen Menschen fressen vor deinen Augen, kannst du das aushalten? Und deshalb, oder Ratten zum Beispiel oder sowas, deshalb tust du, begrabst du. Ja. Das Nischengrab ist eine Pflicht oder eine Sünde? Nischengrab ist keine Pflicht, weil wir, wenn das Pflicht wäre, dann sollte das andere Lochgrab nicht geben. Und es gab zur Zeit von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam beides. Aber besser, nicht im Grab. Na. Nochmal zu Dafn. Gibt es Ijma'i? Ja. Dafn, es gibt, ich habe dir das erklärt. Aber auch für beide? Bezüglich Dafn gibt es kein... ja, natürlich, ach, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat auch die Leute von Quraysh nach Badr, die hat sie alle begraben. Der hat Ali befohlen, die Leiche seines Vaters. Ich habe den Beweis doch gesagt. Der hat Ali befohlen, die Leiche von seinem Vater zu begraben. Obwohl Abu Talib kein Muslim war. Ist es erlaubt, dass man den Sarg mit einem Tuch bedeckt? La ilaha illallah. Und mit welcher Farbe? Grün. Berlin ist grün? Ja. Masha'Allah. Und bei manchen ist schwarz und bei manchen steht leider noch. Ach, Barakallahu Fik, diese Sache ist, ich weiß nicht, warum diese Leute das machen. Ein Bruder meinte zu mir, ich will das auch nicht machen, aber das soll angeblich ein Gesetz sein, dass man darf nicht. Manchmal bei uns ist ein Friedhof, Da ist Gesur. Manchmal die kommen. Wenn das so ist, wie du sagst, genau. Das heißt, wenn Friedhof sagt, ihr dürft nicht ein Grab sozusagen reinbringen, ohne dass das bedeckt ist mit einem Tuch, dann gut. Aber eigentlich diese Tuchsache, das hat nicht jetzt mit den Gesetzen zu tun, sondern das hat eher mit Tradition zu tun. Und dies hat man gelernt von dem Ersten, Zweiten Weltkrieg, als ein Soldat gestorben war, da hat man den Sarg mit der Flagge von dem Land. Weil so mit unserer Flagge ist klar, die Land macht, deshalb macht man das. Aber das ist eine Sache, die nicht von der Religion ist. Aber wenn das so ist, wie du gesagt hast, dann gut, okay, aber das sollte man ohne Leiden einladen. Das habe ich nie gesagt, ich habe gesagt, dann muss ich eins ohne ja, die Leute werden sagen, nein, bitte. Und wie ist es jetzt zum Beispiel, wenn man bei der Waschung ist und man weiß, diese Person war nicht praktizierend, die hat nicht gebetet und so, kann man trotzdem Dua machen für ihn oder ist es jetzt bei... Wenn die Person Muslim war. Wenn die Person Muslim war, dann kannst du für ihn Dua machen. Und du kannst ihn auch bestatten und so weiter. Aber wenn die Person nicht Muslim war, dann das hat mit deiner Ansicht zu tun. Was ist deine Ansicht oder was ist deiner Meinung nach? Ist derjenige, der das Gebet verlassen hat und dass der Islam nicht praktiziert hat, ist diese Person noch Muslim oder nicht? Wenn du davon ausgehst, dass er Muslim ist, dann kannst du das machen. Aber wenn du davon ausgehst, dass er kein Muslim ist, dann ist es dir überlassen. Aber ich kann nur etwas sagen, solange ein Richter oder ein Großgelehrter eine Person vom Islam nicht ausgeschlossen ist, wenn auch diese Person nicht praktizierend war, dann können die normalen Muslime diese Person begraben und so weiter. Aber Imame, Gelehrten, Ulama und so sollten das nicht machen. Ja. Was ist, wenn Blut bzw. Najasa auf den Kafan gekommen ist? Darf man das ausschneiden oder soll man das machen? Was? Weißt du, Blut ist Najasa? Du hast gesagt, was ist, wenn Blut bzw. Najasa? Meinst du, Blut ist Najasa? Ja, nein, kein Problem. Nein. Okay. Dann wird das klären, verstehst du? Blut aus Kaffern zu haben, ist kein Problem. Ja, Najasa auf Kaffern zu haben. Nach der Waschung, vor der Waschung, ja. Alles kein Problem. Begraben. Begraben. Weil das danach aufgetreten ist. Was kannst du machen? Weil du kannst nicht nochmal alles von vornherein anfangen. Da brauchst du manchmal. Bei jemandem haben die Brüder eine Person sozusagen bewaschen. Fünfmal nacheinander. Und jedes Mal kommt der Jaser raus. Am Ende haben sie einen Sheikh angerufen, der begraben. Ja. Genau wegen dieser Frage, weil ein Bruder meinte zu mir, deswegen, ich weiß jetzt nicht, ob das von der Sunna ist, dass man eine Pampas macht für den Verstorbenen, damit halt keinen Reserv. Das ist was anderes. Wir machen das so, damit das nicht nach draußen geht und damit das nicht riecht und so weiter. Okay. Aber mit der Waschung und mit dem Kettern und sowas, das ist kein Problem. Ja, bitte schön. Wenn man zur Janaza geht, und dann fangen die auf einmal an, Fetter und so zu lesen. Was soll ich machen? Soll ich dann da weggehen oder soll ich einfach da bleiben? Bleib, aber du brauchst nicht fertig haben zu machen. Aber du bist dann derjenige, der außer Reihe tanzt. Ja, und wenn ich es unwissend mache, also wenn ich es nicht weiß zum Beispiel, und ich mache es trotzdem, ist es haram für mich? Also ist es das ist haram, dass du nach Wissen nicht gesucht hast. Du sollst nach Wissen suchen, damit du das weißt. Und der Muslim sollte immer in seiner Religion fragen, bevor er etwas tut. Also bevor du etwas tust, dann sollst du immer fragen, ob du das machen darfst oder nicht. Aber ich verstehe jeden, der mir sagt, das ist normal. Ich war einmal ein sozusagen Trauerfeier vorbei und mein Bruder hat gesagt, komm, wir gehen rein. Alle Leute, wenn man reinkommt, dann sagt man erstmal Shalom. Salamu alaikum. Alle sagen alaikum salam. Die müssen auch die Hand haben. إلى شرف النبي ورأى الفاتحة على المحمد. يا أخي هذا سوف ما في سوف قامل ما في سوف باني هندي سوف بتام دنا خطات يما سوف ما ينقود دزا ويزو حتى ينقود الفاتحة مش جليزم تحب دا ويزواز لي في لايك انت دس نيش دا ديزا مديز مبار تون سوف اللي كان دس نيش دا ينقود اسوا هادي ما ينقود دزا بس اسوا هادي نحن بقى قاعدين بيبايز دخلك ذا قصص وعاب إيش أبصار إيش بايز أبني تسأل بوك الجند اليمن المزاع كان فاتحة تبي تصبر أوتوماتي تنك وهابي اشتبل بكم دو أول اسكي كان وهابي بس أخي بارك الله فيك لم تزعم من دلالتي تو مقصص ليش تعرف أخو جاكش إيش مقصص ليش إذا سفليش Sagen wir aber, das ist Bittgebet, dann sagst du, okay, ich mach Bittgebet, möge Allah den Verstorbenen Barmherzigkeit schenken. Ist das gut? Das ist eigentlich besser, als ein Fatiha zu lesen. Für den Verstorbenen. Nicht, dass jemand das schneidet, der sagt, schau mal, wenn du sagst, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ist das für dich oder für ihn? Sehr schön. Ar-Rahman ar-Rahim. Nee, für wen ist das besser? Für dich oder für den Verstorbenen? Für dich. Kommt auf die Nieren. Egal, es gibt keine Nieren hier. Alhamdulillah Rabbil Alamin ist für dich. Der Verstorbene kann nicht mehr Alhamdulillah Rabbil Alamin sagen. Ar-Rahman ar-Rahim, der kann nicht mehr sagen. Der kann das nicht mehr auch bestätigen. Der ist im Grab. Maliki yawmiddin ist für dich. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in für dich. Ihdina as-sirata al-mustaqim für dich. صراط الذين أنعمت عليهم فديش غير المغضوب عليهم فديش ولا الضالين فديش تجد أليس فديش وصل دين فشتور من بكم وصل دين فشتور من يشول من بكم فون دين بالكبير تزاق من يا دين لون فون الفاتحة تنزل من هون دين بفايز ولم لسمان دين لون فون الفاتحة بكم كان wenn man sagt ja der Prophet wenn er befragt hätte ich mach dich jetzt zu einer Wand hätte Allah gewollt hätte er dich zu einer Wand gemacht aber bist du eine Wand versteht ihr wie die Sache ist diese Erklärung hätte das ist Erklärung von einer Person die keinen Sprit mehr hat du bist auf Autobahn du hast keinen Sprit mehr du sagst hätte ich bei der Tankstelle hätte ich nicht mehr du hast keinen Sprit mehr du stehst hier und dann wird die Sache auf hätte hat der Prophet Muhammad Sassam gesagt man darf hat er das gemacht nein haben die Sahara das getan auch nein hätte jemand der Prophet gefragt dann hätte jemand der Prophet auch gefragt ob wir 10 Frauen heiraten dürfen hätte da könnt ihr alles mit hätte machen heute bei Sufis der sagt unser Sheikh kam gestern du sagst ihm der Sheikh kam fliegen der sagt ja Allah kann alles okay aber hat Allah bestätigt dass dein Sheikh fliegt das ist die Frage die wichtig ist hier Die machen immer diese Fragen mit uns, heutzutage, damit sie dich sozusagen mundtot machen. Kann Allah nicht alles machen? Du kannst ihm nicht sagen, nein. Weil Allah alles machen kann. Dann sagst du ihm, ja, Allah kann alles. Und Allah verfügt über alles. Und er liegt alles, subhanahu wa ta'ala. Aber hat Allah, wo hat Allah bestätigt, dass dein Sheikh ausgerechnet fliegen darf oder kann? Das ist die Sache. Allah Ta'ala Alam. Das hat jetzt mit der Frage nicht mehr zu tun. Wir sind woanders gelandet. Machst du nicht mit. Nein. Menzer. Können Sie für zwei Lieder Überlieferungen wiederholen? Die erste, dass der Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sagte, dass nicht derjenige das Kaffee unterbringen sollte, der zuvor Geschlechtsverkehr hat. Ja, der Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seine Tochter ist gestorben. Dann wollten sie bestatten. Der Prophet sagte, man minkum lam yuqarif al-bariha. Also wer hat von euch kein Geschlechtsverkehr gestern gehabt? Dann sagte ein Sahabi, ich, O Prophet, der hat ihm gesagt, dann geh runter und mach das. Und die zweite Sache von Abu Darda, der sagte, wenn ihr eure Moscheen, إذا مساجدكم فدمروا عليكم, wenn ihr die Moscheen beschmückt, dann werdet ihr zugrunde gehen von Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala wird euch zugrunde gehen lassen. Fick. Wenn man auch sagt, dieses Kette, das ist ja eine Art von Lüge, oder das ist eine Lüge. Die andere Sache, ein Stein auf dem Grab zu tun, ist kein Problem, inshallah. Ja. Aber das Grab mit Steinen zu ummauern. Ummauern als Bina oder ummauern nur so tun? Die Steine hintereinander. Das ist kein Problem. Und etwas Sand in das Sarg reinzutun zu den Pfoten? Das ist auch kein Problem. Weil unter seinem Gesicht Erde zu tun. Es ist kein Problem. Weil normalerweise liegt der ohne Grab. Nee, der liegt im Grab, aber es ist kein Problem. Ohne Sarg. Ja, das ist kein Problem. Das kann man machen. Das wird die machen, Sarg auch. Da tut man ein bisschen Erde unter dem Gesicht und da lässt man das kein Problem. Und muss man den Käfer wieder zumachen oder ist es schlimm, wenn man... Nein, der Käfer sowieso machst du die Binden von Käfern weg, auf machst du das hier. Mohammed. Dieses Weihnachtsbekunden, dass man drei Tage jetzt diese Nase hat, ist es erstmal ein bestätigtes 103 Tage? Nein. Ist es eine bestätigte Sunna, dass man Beilat bekundet, drei Tage? Eigentlich nicht, aber es gibt eine Überlieferung, die man das ableiten kann. Der Prophet sagte, eine Frau darf nicht traurig werden für jemanden, der verstorben ist, mehr als drei Tage, außer für ihren Mann 4 Monate und 10 Tage. Von hier hat man das diese drei Tage abgeleitet. Wie das gehandhabt wird, wie das praktiziert wird, das ist total nicht von. Auch noch darum, dass dann nach der Begräbnis wieder 3 Tage gemacht wird. Und dann am 7. Tag Mole. Das Problem ist, ich habe eine Person gefragt. Er meinte so, es gibt vertrauenswürdige Personen, die haben gesagt, es gibt zwar kein Beweis von den Propheten von Salam, aber die Sahaba, ja, sie haben das so gehandhabt. Ich habe dir doch gesagt, wie die Sache ist. Da könnte man davon ableiten. Aber jetzt, dass man 3 Tage oder 5 Tage oder 7 Tage oder 40 Tage bleibt, so was haben wir. Das ist alles. Ich habe es dir. Wie ist es mit dem Lesen von Yasin oder Yasin, weil jemand, der gerade stirbt, beim Sterben ist, was ist die Wirkung dafür, dass es in der Sunna vorhanden ist, wenn jemand, der schon gestorben ist, sein Grab zu öffnen? Erstmal, die Überlieferung ist so. Iqra'u Yasin ala mutakum. Erstmal, diese Überlieferung, Akhi Barakallah Fik, ist das bedeutet, die Überlieferungsreihe ist mit einer Lücke. Das ist nicht vollständig, erstens. Zweitens, es gibt in der Überlieferungskette schwache Personen, schwache Überlieferer. Deshalb man kann sagen, mit ruhigem Gewissen, diese Überlieferung ist mindestens sehr schwach. Wenn man auch nicht sagt, das ist erfunden. Mindestens sehr schwach. Aber angenommen, wir sagen, diese Überlieferung wäre authentisch. Was sagt der Prophet? Iqra'u Yasin ala mautakum. Das bedeutet, liest Yasin auf eure Verstorbenen. Er hat nicht gesagt, für eure Verstorbenen. Und das ist natürlich klar geworden. Für ist anders als auf. Damit auf heißt, wenn die Person noch am Leben ist, dann liest du das für ihn, auf ihn Yasin. Aber für ihn zu lesen, das heißt, wenn er verstorben ist oder nicht gestorben ist und du meinst, der bekommt den Lohn von dieser Sura. Und das haben wir nicht in der Überlieferung. Das heißt, wäre diese Überlieferung authentisch, ist das auch kein Beweis für diese Leute, bei Gräbern Yasin zu lesen. Zweitens, oder drittens, Entschuldigung, warum ausgerechnet bei den Gräbern? Wo ist der Beweis, dass man bei einem Grab Koran lesen sollte? Der Prophet war bei den Gräbern, der hat kein Koran gelesen. Da sagt man, ja, aber der Prophet s.a.w. hat Leichnamgebet gemacht. Leichnamgebet ist anders als Lesen von Koran. Muss man hier unterscheiden. Deshalb, Barakallahu fikum, diese Sache mit Yasin zu lesen, wenn jemand beim Sterben ist und du liest für ihn Koran beim Sterben und du liest Koran auf ihn, Entschuldigung, dann wir besser das sozusagen regeln, das ist kein Problem. Aber wenn er schon gestorben ist, dann kannst du auf ihn nicht mehr Koran lesen, weil er dich nicht mehr hören kann. Und für ihn Koran zu lesen, ist es nicht, es gibt keinen Beweis dafür, dass man ihm den Lohn der Lesung schenkt, es gibt auch keinen Beweis, außer hätte. Na. Das Trauern mit den drei Tagen, bezieht sich das nur auf den Ehemann oder bezieht sich das bei der gemeinen Familie nur auf die Kinder oder? Nee, das bezieht sich nur, pass auf, die drei Tage, die sind jetzt für eine, zum Beispiel eine Tochter, ist der Vater gestorben, dann darf sie nur drei Tage trauern, nicht mehr. Aber wenn ihr Mann stirbt, dann 4 Monate und 10 Tage. Wenn ihr Kind stirbt, dann nicht mehr als 3 Tage. Das bezieht sich nur auf den Ehemann, wenn der Ehemann gestorben ist und die Frau macht das. Das nennt man in dieser Sache, das nennt man, die Leute nennen das heutzutage Al-Idda. Die nennen das Al-Idda, die sind Aufzähltage. Aber natürlich Aufzähltage für eine Frau, die ihr Mann verstorben ist. Dann trauert sie Al-Hidad heißt das. Al-Hidad. Die bleibt zu Hause. Die kann nicht zum Beispiel Schmuck tragen und sich schön machen und auf die Straße zu gehen und sowas, das darf sie nicht. Die bleibt zu Hause, die kann nur zu Sachen, die wichtig sind, rausgehen, zum Arzt oder etwas einkaufen und sowas. Aber mehr nicht. Wie lange soll ich? 4 Monate und 10 Tage. Die Frau bleibt. Und danach, nach 4 Monaten und 10 Tagen, dann kann jemand zum Beispiel sie für die Heirat bewerben oder zum Beispiel, dass man zu ihr sagt, ich möchte dich heiraten. In diesen 4 Monaten und 10 Tagen darf sie nicht und darf keiner von ihr sowas verlangen, weil sie trauert. Aber ich habe mal gelesen, er darf Andeutungen machen. Ich könnte mir vorstellen, so eine wie dich und so, ohne zu sagen. Das ist, du meinst, der macht ihr sozusagen das nicht direkt, sondern der gibt ihr Zeichen. Zum Beispiel, ich kann mir vorstellen, so eine gute Frau wie dich zu heiraten. Ja, der darf. Der darf sowas. Aber wie würde er mit ihr sprechen? Das ist das Problem. Ja, wir haben heute das gelöst, Alhamdulillah, es gibt Internet, oder? Nein, es gibt sowas nicht, nein, Entschuldigung. Internet, nein, die Brüder und Schwestern, die chatten im Internet, die chatten überhaupt nicht, alles ist in Ordnung. Der sagt ihr nicht, deine Augen sind blau wie das Meer, aber ich kann nicht schwimmen. Nein, wir haben es noch weiter. Also diese generell diese Trauer bei Familien zu Hause, das man vorher anhört und hört, ist überhaupt nicht von der Sunna. So was ist nicht von der Sunna. Normalerweise bei uns Muslimen, logisch denken, nur ein bisschen logisch denken. Bei uns Muslimen, wir wissen, das Sterben ist nicht das Ende, sondern Sterben ist Anfang der Ewigkeit. Entweder später bist du ewig in der Hölle oder im Paradies. Also das Sterben ist nicht das Ende. Das Sterben ist sozusagen nur eine Zeit. Du siehst die Person nicht mehr. Das ist wie wenn die Person ins Gefängnis geht und du siehst jetzt 15 Jahre nicht. Angenommen, du bist 50 alt. Und jemand ist 55 Jahre alt und der stirbt und du gehst. Oder der stirbt nicht. Du gehst 15 Jahre ins Gefängnis. Und du kommst raus, 50, 65, die Person ist schon gestorben. Oder die Person ist noch nicht gestorben, dann triffst du ihn. Und das ist die Sache. Das ist nur eine, sage ich jetzt, eine Abwesenheit zeigt, bis zu einem Zeitpunkt, dass wir uns alle wieder treffen. Alhamdulillah, das ist für uns Sterben, ist nicht. Normalerweise Sterben war auch bei Sahaba und früher, das war normal. Aber heutzutage, man hat das so. Dann warum eigentlich die 10 Tage, also 4 Monate und 10 Tage? Weil der Prophet das. Weil Allah so bestimmt hat. 4 Monate und 10 Tage. Was ist genau die Weisheit? Allahu Akbar. Ja. Allahu Akbar, vielleicht später wissen wir etwas genau, warum diese 4 Monate und 10 Tage. Aber bestimmt hat das eine wunderbare Weisheit. Aber bis jetzt kann ich dir nicht sagen, was das ist. Bitte. Du hast ja gesagt, dass diese 3 Tage Trauer da, geht halt, wenn der Mann stirbt von der Frau. Aber es ist dann umgekehrt, also... Du meinst 4 Monate und 10 Tage? Ja, also die Frau hat ja nur 30 Tage dann... Also nein, du hast falsch verstanden. Wenn der Mann stirbt, der Ehemann, dann trauert die Ehefrau 4 Monate und 10 Tage. Ja, und was, wenn jetzt die Frau stirbt? Dann trauert er nicht. Okay. 4 Monate und 10 Tage. Nee, der braucht nicht. Es gibt nichts für einen Mann. Das ist für eine Frau nur. Nein. In der Zeit, wenn jetzt für die Frau 4 Monate und 10 Tage Ramadan ist, fastet sie oder fastet sie? Natürlich fastet sie. Das hat Fasten mit Hidat zu tun. Weil sie traut. Vielleicht könnte ja sein, dass sie da... Fasten, trauern und mit Fasten. Trauern bedeutet nicht, dass sie die ganze Zeit sitzt zu Hause und sagt, der Mann ist weg. Nein! Die Trauer, das bedeutet, sie schminkt sich nicht. Sie geht nicht zum Beispiel Leute besuchen. Sie geht nicht auf sozusagen Multikulti-Feier. Integration Hindernis, bin ich. Du hast ja, der Prophet hat uns verboten, uns bei Gräbern niederzuwerfen. Ja. Wie ist jetzt das, also es gibt ja Moscheen, die sind auf einem Friedhof gebaut, in der Moschee befindet sich aber kein Grab. Das heißt, das ist eine ganz normale Moschee, wenn man jetzt nicht wüsste, dass rundherum eben Gräber sind. Darf man dort jetzt beten oder nicht? Das ist natürlich eine komplizierte Frage. Und zwar, wenn eine Moschee am Rande eines Friedhofes gebaut wird. Oder ein Moschee ist drin und um die Moschee sind Gräber. Oder eine Moschee ist vorne und hinter der Moschee sind die Gräber. Rechts, links, vorne, innen. Das ist ein bisschen kompliziert. Weil du bist nicht auf den Gräbern und du bist auch nicht im Friedhof direkt. Und die Leute, die dort leben, die haben mit den Gräbern überhaupt nichts zu tun. Weil Imam Ahmed sagt, wenn die Gräber in Richtung der Qibla sind, dann sollte man dort nicht beten und sollte man lieber die Moschee woanders machen. Aber wenn das nicht in Richtung der Qibla ist, zum Beispiel hinten oder rechts oder links, dann haben sie kein Problem. Die Sache ist umstritten, es gibt jetzt keine klare, sage ich jetzt, keine klare Ansicht. das spezifizieren? Ja. Also, wir haben ja jetzt in Berlin so eine Moschee und sagen wir, da gibt es ein Totengebet, also kurz nach Jumu'ah. Wenn ich jetzt zu Jumu'ah woanders hingehe, dann schaffe ich es nicht zum Totengebet dort zu sein. Klar, gibt es eine Mauer zwischen die Gräber und die Moschee? Ja. Ja, kein Problem. Also, ja, ganz normale Moschee. Ja, ja, wenn das so ist, dann kein Problem. Die Moschee war nicht. Ja, genau. Ja, trotzdem, das ist getrennt. Die Trennung ist klar? Ja, ist klar. Ja, der Lok. Wenn die Trennung klar ist, und da hat man nicht damals, als man die Moschee gebaut hat, da hat man das nicht in der Absicht gebaut, weil dass man zwischen den Gräbern eine Moschee bauen will, dann kein Problem. Aber wenn er absichtlich das macht, dann la hawla la quwwata illa billah. Aber jetzt in diesem Fall, wir wissen ja nicht, welche Absicht kommt. Genau. Dann nimmst du die Sache so, wie die Leute sind. Ich wollte auch was zu der Moschee sagen, es ist nicht sicher, ob die Moschee auf ehemaligen Gräbern steht. Ja, der hat doch gesagt, das wurde nicht gebaut auf Gräber. Die war kleiner, die war um ein Drittel, um zwei Drittel kleiner. Weiß ich. Da waren Gräber. Pass auf, das ist zum Beispiel Grabfeld, okay? Hier ist Grabfeld, bis hier. Und man hat die Moschee hier gebaut. Man weiß nicht, ob auch hier Grabfeld war oder nicht. Aber hier, bis jetzt, ist kein Grabfeld. So. Ja, und das ist die Moschee. Hier kann man beten, da kann man nicht. Aber die Absicht ist hier maßgebend. Weil warum macht man sowas? Allahu alam. Ja, natürlich. Ich würde nachher mit Lachinen. Ist es denn das Wunder, dass man am Ende einer Begräbnis ist? Es ist immer so, dass die Leute, also dass man nochmal runtergeht, also die Frau kriegt dann eine so. Das war. Das ist von der Sunna nach einem Begräbnis, dass man sitzt und dass jemand vielleicht an eine Rede hält, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam das gemacht hat. Rede oder nur Dua? Also nee, Dua nicht, Rede. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat einen Stock genommen, ja. Und er hat den Boden sozusagen berührt mit diesem Stock und er hat gesagt, und er saß und er hat so einen Vortrag gehalten, der hat gesagt, bittet Allah subhanahu wa ta'ala, dass Allah subhanahu wa ta'ala euch bewahrt vor der Strafe vom im Grab und bittet vor eurem Bruder, dass er befestigt wird, weil er jetzt befragt wird im Grab. Das geht alles. Ich meine, wir müssen auch aufpassen, barakallahu fikum, und diese Sachen, dass man sofort sagt Haram oder sofort sagt Bid'a oder sofort sagt Schirk und sowas, aufpassen. Das sind keine leichten Themen. Dass man sofort sagt, überlegen, wie die Sache ist, wie die Absicht ist, was meint man damit. Es gibt manche Wörter, die gesagt werden, aber die Person meint was anderes. Deshalb sollte man sich immer verhalten. Genau, barakallahu fiik. Das wollte ich auch fragen. Ja, kannst du uns, wenn man das weiß ganz genau zu diesem Zeitpunkt, es wird eine Bedarf gemacht. Wie ist es jetzt von Hikmah? Wenn man steht, dann gibt man das so eine Art Bestätigung, dass es schon in Ordnung ist. Aber ich meine, die Nasiha ist so, diese Frage ist sehr schwer. Der Bruder sagt, wenn wir zum Beispiel an einem Begräbnis teilnehmen und dann kommen die Leute und die fangen an, Bid'a zu machen oder die fangen an, Sachen zu machen, die haram sind in der Religion. Wie könnte man mit diesen Leuten umgehen? Das ist so schwer, weil wenn du was sagst, weißt du, dann bist du derjenige, der sozusagen, sage ich jetzt, Friedensstörer bist. Die sind im Frieden und die wollen jemanden bestatten und begraben und du kommst und sagst ihnen, das ist Haram und das ist Bid'ah. Das hängt davon ab. Bist du in der Lage, hier zu reden, zu sagen, dann mach das. Sag Leute, mach eine Rede danach, dass dies nicht geht, der Prophet hat anders gemacht und sowas. Aber bist du nicht in der Lage, das zu machen, dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder wegzugehen in einer Art und Weise, nicht, dass du zeigst. Und oder, dass du mit den Leuten langsam redest und oder du fragst, du stellst das als Frage. Aber schau mal, Akhi Barakallahu Fik, zum Beispiel bei euch in Berlin. Und mit wem wirst du diskutieren? Mit Ahbaj? Mit Ahbaj wirst du diskutieren oder mit Sufis? Mit wem wirst du diskutieren? Und schmarrn? bei euch ist, Alhamdulillah, ich meine, ich gehe davon aus, dass wir in Berlin vielleicht 5000 Gelehrten haben. 5000 mindestens Gelehrten, die kennen die Religion und die sind, da haben wir auch 5-6 Muftis, die sind, mashallah, ich meine, den wissen vielleicht ein bisschen mehr als Imam Ahmed und ein bisschen weniger als Imam Malik. Das ist die Wahrheit. Aber bist du in der Lage oder bist du nicht? Das ist das Gleiche jetzt. Wenn du Imam der Moschee bist oder wenn du in der Moschee zum Beispiel Muadzin bist und so weiter, du kannst den Leuten was sagen. Aber wenn du eine normale Person bist, du kommst mit, wenn du jemandem was sagst, dann sagst du, ja, das geht dich nicht, das geht dich nicht an. Deshalb immer sollst du hier abwägen. Jetzt eine direkte Nasiha kann ich dir nicht geben. Ich gebe dir allgemeine Nasiha. Geduld zeigen, Weisheit haben. Wenn du die Möglichkeit hast, etwas zu ändern, wenn du die Möglichkeit nicht hast, dann musst du mindestens in deinem Herzen. Der Prophet Muhammad sagt, der Mara Munkaran, wer etwas Schlechtes sieht, dann sollte er das mit seiner Hand ändern. Seine Hand, das gilt nicht für uns. Das gilt nicht für uns. Das gilt für die Regierung und so. Deshalb lassen wir. Dann bleibt dir entweder Wort, oder Herz. Wenn du auch Wort nicht sagen kannst, dann bleibt Herz. Und du bist entschuldigt. Ja? Manche sagen, nein, wie? Nein, das ist so. Wenn du nicht in der Lage bist, die sind 50 Personen, und du sagst etwas, dann kommt es zu Problemen und es kann auch zu Schlägereien kommen. Und wenn du das weißt, dann lieber schweigen. Nein. Du hast gesagt, der Verstorbene hört eigentlich, wenn man mit ihm spricht. Natürlich. Ja, wenn jetzt jemand dort ist, also ein Angehöriger, und er spricht mit jemandem, sagt ihm das, der hört dich sowieso nicht. Er sagt, ja, aber ich möchte es von meiner Seele loswerden. Okay, dann soll er. Okay. Was sollen wir machen? Ja, ich meine. Mal eine Person, der kommt jetzt und der fängt an, der sagt, du Wand. Warum bist du so? Sagt ihm, ach, das ist Wand. Der sagt, ja, ich will das aus meiner Seele. Es gibt keine andere Möglichkeit, weißt du? Das ist so kompliziert. Und zwar, wenn du einen alten Mann siehst, der grüne Mütze hat, nicht weiß, grün. Wisst ihr, was der Unterschied zwischen grün und weiß ist? Viele Leute wissen das nicht. Grüne Mütze hat er. Der Unterschied ist, grüne Mütze ist die Kuppel von der Moschee. Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Weil das grün ist, das bedeutet das. Aber weiß ist nicht Hajj. Okay. Der ist 60, 70 Jahre alt und der sagt etwas und dann kommt so ein Jugendlicher so, der sagt ihm, ich guck dich so jetzt, oder? Ja. Okay. Ich wollte wissen, Weisheit und Lohn für Barfuß auf dem Friedhof. Nur, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam jemanden gesehen hat, der war mit Sandalen, der hat ihm gesagt, mach das weg. Das ist alles. Genau und sowas, Allahu a'lam. Weiß ich nicht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Wir werden jetzt Asr-Gebet beten, Ta'ala beten. Und nach Asr-Gebet machen wir weiter. Übrigens, ich habe gedacht, dass wir 40 Minuten machen, aber Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wir haben doppelt Zeit genommen. Ja, Allah, wir beten sofort Asr. Al-Ukhwa al-Asfar. So, wir sollen die Salat al-Asr, wir sollen die Salat al-Asr, wir sollen die Salat al-Asr, wir sollen die Salat al-Asr, wir sollen die Salat al-Asr, wir sollen die Salat al-Asr, wir sollen die Salat al-Asr, wir sollen die Salat al-Asr, wir sollen die Salat al-Asr, wir sollen die Salat al-Asr, wir sollen die Salat al-Asr, wir sollen die Salat al-Asr, wir sollen die Salat al-Asr, wir sollen die Salat al-Asr, wir sollen die Salat al-Asr, wir sollen die Salat al-Asr, wir sollen die Salat al-Asr, wir sollen die Salat al-Asr, wir sollen die Salat al-Asr, wir sollen die Salat al-Asr, wir sollen die Salat al-Asr, wir sollen die Salat al-Asr, wir sollen die Salat al-Asr, wir sollen die Salat al-Asr, wir sollen die